Der zwischen Säcken schlafende Knecht in dem überdimensionierten, halb aus der Türöffnung herausgefahrenen Karren glich mit seinem härenen Gewand und weitem Schlapphut dem Tod. Die abgeschirrten Pferde standen unbewacht in der Gewitterschwüle am lehmigen, von Rädern zerpflügten Weg. Sein Leben hatte er durch das Malen nicht verändern können. Auch was sich von seinem Werk überblicken ließ, wies keinen Entwicklungsgang, keine entscheidenden Stilwandlungen auf. Die 10 Jahre seiner Arbeit waren von Anfang an vom gleichen Zustand des Gefangenseins gekennzeichnet und von der gleichen Intensität, mit der er nach Erlösung suchte. Eine Hilfe, eine Rettung gab es für ihn nicht. Die unerhörten Energien, die in ihm aufgespeichert waren, konnten sich nur in den entstehenden Bildern zeitweilige Erleichterung verschaffen. Während seines kurzen Hierseins war ihm das Malen das Instrument, mit dem er dem inneren Überdruck begegnete. Der Wahnsinn hing ständig über ihm als eine Auflehnung gegen die Erstarrung. Er, der eingreifen wollte in das System der Unterdrückung und Destruktivität, sah sich zugrund gehen als Geschlagener. Und doch war es mir noch nie so deutlich geworden, wie in der Kunst Werte geschaffen werden konnten, die ein Versperrtsein, eine Verlorenheit überwanden, wie mit der Gestaltung von Visionen versucht wurde, der Melancholie Abhilfe zu leisten. Vielleicht verstand er nicht, welche Kräfte es waren, die ihn niederhielten. Vielleicht war seine Gebrochenheit so groß, dass er sich den Schlüssel zur Deutung der freigelegten Zeichen versagte, im Handwerklichen aber ging er bewusst genug vor, um zu erkennen, dass er mit seiner malerischen Sprache andern den Weg bereitete. Wie er selbst Linien weitergeführt hatte, die von Michelangelo, Tintoretto, Caravaggio ausgegangen waren, so wiesen Daumier, Courbet, Degas, in seiner Art auch Van Gogh, mit dem Strich ihrer Pinsel auf Géricault hin. Plötzlich interessierte es mich nicht mehr, die Rätsel seines Lebens zu lösen. Alles, was ich wissen wollte, war mir bekannt. Mit seinem Geben und Nehmen stand er in den universellen Beziehungen und Verbindungen, die den Grund der künstlerischen Tätigkeit ausmachten. »Oh, I'm tired«, rief Chamberlain und warf sich in den Clubsessel in der Downing Street, steifer Hut, Regenschirm fielen zu Boden, den Stehkragen riss er sich auf, Henderson, Halifax sprachen ermunternde Worte. Solche Zeichen sekundenlanger Sorge angesichts großer, verantwortungsvoller Transaktionen gaben den Figuren im Kriminalroman etwas Menschliches. Mit seiner Müdigkeit bezeugte Englands Premier, als er ans Fenster gerufen wurde, um der begeisterten Menge zuzuwinken, erst recht, wie sehr er gerungen hatte, um die Gefahr des Kriegs abzuwenden. Und nicht nur in England und Frankreich kamen den Regierenden Dank und Zuversicht entgegen. Auch in Deutschland herrschte die Gewissheit über einen günstigen Ausgang der Krise. Dabei waren die deutschen Ansprüche seit den am Donnerstag unterbreiteten Vorschlägen schon gesteigert worden. Die Bombengeschwader standen einsatzbereit und die Armeen warteten auf den Marschbefehl. Auch die Feudalherren Polens und Ungarns unterstrichen ihre Forderungen und die Sowjetunion warnte, im Fall eines Vorstoßes polnischer Truppen den Nichtangriffspakt zwischen den beiden Ländern zu annullieren. Dass die Tschechoslowakei am Freitag, den 23. mobilisiert hatte, beeinträchtigte die Menschen nicht in ihrem Glauben an den Frieden. Am spätsommerlich warmen Abend waren die Kaffeeterrassen und Bars am Boulevard de Clichy überfüllt und auf dem Promenadenweg unter dem noch grünen Blattwerk der Bäume drängte man sich um einen Gaukler, der lebende Frösche verschlang und diese mit nachgeschüttetem Wasser grimassierend erbrach. Ein Mädchen schlug das Tamburin dazu und tanzte, mit einem Affen auf der Schulter. Beim Beobachten des Vorgangs, als im hervorspritzenden Wasser der Kopf die zappelnden Beine eines Froschs nach dem anderen zwischen den Lippen des Artisten auftauchten, sagte Katz, seine Kunst bestehe darin, das Verschlucken und Würgen vorzutäuschen, während er das Getier im Mund verwahrte. Wenn er, zum angeekelten Vergnügen der Zuschauer, mit überzeugendem Gebaren erklärte, ein Frosch habe es vorgezogen, in der warmen, schwarzen Kammer seines Magens zu verbleiben, so sicherte ihm dies beim Sammeln der Münzen durch das Kind erhöhte Einnahmen. Später würde er den von der Zunge festgehaltenen Laubfrosch unmerklich in den Glaskrug befördern. Van Gogh, sagte Katz, hätte für solchen Lebensunterhalt Verständnis gehabt. Er kam uns aus einer steilen Gasse entgegen, in seinem Mantel aus Schaffell, mit seiner Mütze aus Kaninchenpelz, mit struppigem rotem Bart, unterm Arm ein farbfeuchtes Bild, das er am Morgen an der Place Pigalle gemalt hatte und für das er noch einen Platz finden wollte an den überfüllten Wänden des Café Tambourin. Wir strichen dieser Erscheinung nach, diesem Schatten, in dem ein Gesicht aufflackerte und wieder erlosch. Hier, im Montmartre, sollte nach den Aussagen vieler das Herz der Stadt zu spüren sein. Da waren die roten Glühlampen an den Flügeln der kleinen, zwischen Dachgiebeln festklebenden Mühle, die Glastüren standen offen zum Tingeltangel ringsum. Gestalten drängten ein und aus als Schwärme von Farbtupfern, die Gläser und Flaschen waren Strahlenbündel, Augen und Münder schwirrten auf, hielten sich sekundenlang prickelnd, wurden verwischt in der Brandung. Wenn ein Herz hier pochte, so war es das Herz eines kreiselnden, dudelnden, künstlichen Markts, das Herz in einem unförmlichen Haufen aus Scherben und Schrott. Menschen umkrochen dessen äußerste Schicht, bohrten sich hinein, nisteten sich ein hier und dort zwischen Fetzen von Kulissen, selbst flüchtig geschminkt und bemalt. »Verlieren wir ihn nicht aus der Sicht«, sagte Katz. »Folgen wir ihm in die Gastwirtschaft dort, Nummer 66, Boulevard de Clichy, in all dieses Gelb, Grün, Blau, in diese Spiegelungen, diese Reflexe des Zinks, Emails, Porzellans, schieben wir uns ins Gewühl, nehmen wir ein Glas Wein an der Theke.« Van Goghs Gespenst hatte sich verflüchtigt. Kein Einblick mehr in das Geschäum, den Schlamm der Zeit. Nur Gegenwärtiges umkreiste uns. So schnell und dünn verschob sich alles, was greifbar war, dass auch wir kaum dazwischen vorhanden schienen und sogleich verschwinden, in Vergessenheit geraten könnten. Und dann, plötzlich, tauchte er doch auf. Eine Gruppe von Trinkenden an der Bar war zur Seite getreten. Da saß er, an einem kleinen, runden Tisch, unter japanischen Holzschnitten, Stilleben aus leuchtend gelben, orangefarbenen Strichen. Stumm saß er da, vorgebeugt, mit zusammengekniffenem Mund, lauerndem, fast bösartigem Ausdruck, das Bild vor sich hingestellt, es haltend mit den farbfleckigen Fingern, wartend, dass man ihn und sein Werk beachte. Lautrec, Pissarro, Gauguin aber zechten, schäkerten mit der Wirtin, der fülligen, dunklen Römerin. Dann entstand mit einem Mal ein Wirbel. Bernard, der Freund, hatte sich Van Gogh genähert, ihm die Hand auf die Schulter gelegt. Da war das Bild schon emporgeschleudert worden, flog durch die Luft, eine Schlägerei brach aus. Der Kellner mit flatternder weißer Schürze hielt den Hals des Fellbekleideten umschlungen, ein rasendes Drehen in Richtung zur Tür, Gauguin, in sein Cape gehüllt, umschattet vom breitrandigen Hut, blickte nicht auf. Wir liefen hinaus. Die Trillerpfeife eines Polizisten war zu hören. Wir durften uns nicht greifen, zum Verhör führen, verhaften, aus dem Land verweisen lassen, einer Prügelei wegen, verursacht von einem absinthberauschten Maler. Dabei hatte er nur eines im Sinn, sagte Katz, sein und seiner Gefährten Dasein zu sichern, für sich und für sie um den Besitz der Produktionsmittel zu kämpfen, dieses bisschen Farbe, dieses Stückchen Leinwand, diese paar Pinsel. Er wollte nicht mehr als sein Recht auf Arbeit, sein Verfügungsrecht über das eigene Werk. Er wollte die freie Gemeinschaft der Kunstarbeiter, lehnte sich auf gegen die Schmach, seine Erzeugnisse wieder im Handkarren zum Lumpenhändler fahren zu müssen. Wenn dies das Herz der Stadt war, so lag es verschüttet unter Staub und Müll. Ein Berg war darüber angewachsen, Schicht auf Schicht. Faulig blies uns von der Höhe ein Zugwind durch die Rinnen und Hohlgänge entgegen. Van Gogh war in den Strom der Fußgänger geworfen worden, stand zuerst benommen, wollte in die Kneipe zurück, besann sich dann aber, taumelte weiter in die Arme von Gorro, Monet, Seurat, die er nicht erkannte, lief über die Place Blanche die Rue Le Pic hinauf. Diese Place Blanche, dieser Treffpunkt der nächtlichen Flaneure, dieses Rondell, das Sue, Breton und Nerval, Hugo, Balzac und Vigny, Baudelaire, Verlaine und Rimbaud hatte vorbeihuschen sehen, dieser Platz, auf dem eilige Geschäfte abgeschlossen wurden und kurze Partnerschaften entstanden, die Unterschlupf fanden in den abzweigenden Gassen, diese Place Blanche, weiß von den Fußspuren der Arbeiter aus den Kalksteingruben, weiß von den schleppenden Schritten, den Berghang hinunterkommend, aufsteigend von den Kreidefabriken an der Rue Blanche, durchquert in heftigem Ansturm von den Hufen eines Pferds, dieser weiße Platz, über den das Pferd mit seinem Reiter fegte und hinter schaukelnden grünen Omnibussen verschwand, dieser Platz war jetzt ein lärmender, verschmutzter Kessel, dem wir entflohen, einem Flüchtenden folgend. Dort, wo die Rue Le Pic einen Bogen beschrieb, ehe sie sich hinaufzog zur Kuppe im dritten Stock des Hauses Nummer 54, wohnte Van Gogh bei seinem Bruder. Von seinem Fenster mit der niedrigen eisernen Brüstung konnte er hinüberblicken auf die Mühlen der Galette hinter den Plankenzäunen zwischen dem Gebüsch, den windschiefen Hütten an der Böschung. Nur eine der Mühlen noch war, 50 Jahre später, übrig geblieben, als Turmschmuck über den Bretterwänden eines Kabarets, in dessen Hof unter Lampions getanzt wurde. Kauerte er nicht oben im dunklen Zimmer, zwischen dem großen Schrank und dem Füllofen, so war er hinaufgerannt zur Place du Tertre, hatte sich mit den Ellbogen durch die Menge gestoßen, durch diese Zusammenscharung von Familien, Freundesgruppen, Alten, Jungen, die an den hölzernen Tischen unter den Bäumen saßen, und auf ihre Weise mit Speise und Trank diesen Abend des Friedens und den Gedanken der Unumstößlichkeit dieses Friedens feierten, hatte sich irgendwo verkrochen drüben im Baugelände um die Basilika des Sacré-Cœur, wir glaubten sein Jammern von Saint-Pierre her zu hören. Die Tür zur ältesten Kirche der Stadt stand offen, ein paar Betende knieten an den Stühlen, mehr als ein Jahrtausend lag in ihrem Gestein übereinander gestapelt. Zum Angedenken an die Märtyrer, die sich in den Berghöhlen vor den Römern verborgen hatten, war der Bau des Klosters von Louis dem Dicken und der Königin Adelaide, deren strohgedeckter Landsitz sich in der benachbarten Waldung befand, angeordnet worden. Fußend auf Quadern eines römischen Tempels, gestützt von romanischen Gewölben, gotischen Pfeilern, durchsetzt von Gemäuer, das noch Spuren trug von der Niederbrennung während der großen Revolution, zusammengeflickt aufs Neue und unter Dach gebracht von den Handlangern der Konterrevolution, erhob sich die Abtei, die im Frühling 71 als Munitionsdepot und Feldlazarett gedient hatte. Zwar verhöhnte die auf einem Ziegenbock reitende Gestalt mit dem Schweinskopf und die scheinheilige Schutzpatronin der Stadt Geneviève all die Mühen, die ausgetragen worden waren auf der Berghöhe. Zwar war das meiste hier oben zu Asche und Kehricht geworden. Es war aber doch der Platz, auf dem die Kommune sich verschanzt hatte. Deshalb vielleicht war der Gedanke entstanden, dass in diesem Geröllhaufen das Herz der Stadt schlug, weil sich hier den Flüchtenden Verstecke, den Aufständischen Verteidigungsstellen angeboten hatten. Nicht nur die heiligen Denis Rustig und Eleuther, auch Marat und die Insurgenten von 1834 und 48 waren in den Erdspalten und Schächten des Mont Martyrum ihren Verfolgern entkommen. Ein Nichts war die Kathedrale aus Zuckerguss gegenüber den Kanonen der Nationalgarde, die einst hier aufgereiht gestanden hatten. Immer war der Berg eine Stätte der Zuflucht, des Ausharrens, der verbissenen Gegenwehr gewesen. Von späten Generationen erst war die pittoreske Verkleidung angelegt worden. Die Bohème, die Ganoven und Kokotten gehörten zur vorübergehenden Herrschaftsergreifung der Bourgeoisie. Der Berg selbst mit seinem geheimen Pochen war Eigentum jener, die sich verschwiegener Arbeit hingaben. Van Gogh war verschwunden. Doch in den Häusern mochte hier und dort noch einer leben, der ihn gesehen hatte, als er nachts durch die Gassen schlich. Der Geruch von Moder und Verwesung herrschte vor. Und doch war es plötzlich nicht länger, als hätten wir einen Grabhügel erstiegen. Wir wandten uns nicht zurück, wenn wir derer gedachten, die hier gelebt hatten. Zeichen waren von ihnen zurückgeblieben, Kampfsignale, Objekte äußerster Gedankenkonzentration. Die politische Vorhut und die Avantgarde der Kunst hatten auf diesem Berg ihren Standort gehabt. Die Verbindung mit denen, die vor uns am Werk gewesen waren, war immer gleichbedeutend mit einer Eröffnung des Wegs ins Zukünftige. In diesem Sinn sind wir Traditionalisten, sagte Katz. An nichts Kommendes können wir glauben, wenn wir Vergangenes nicht zu würdigen wissen. So hielten auch die Menschen, die im Augenblick, da die Welt auseinanderfallen wollte, auf der Place du Tertre aßen und tranken, an der Kontinuität des Lebens fest. Generäle und Außenminister flogen hin und her zwischen London und Paris, in ihren Aktenmappen die Unterlagen für ihr Falschen und Prellen, die Großen waren bei ihren verrotteten Geschäften, die Kleinen saßen an schmalen, in die Erde gerammten Tischen, und indem sie sich hier versammelt hatten, taten sie ihre Verachtung kund für das Anrüchige, das nicht zu ihnen Gehörende. Ein paar Stunden lang, tödlich bedroht, priesen sie die Friedfertigkeit. Durch eine enge Gasse waren wir zur Rue Ravignan gekommen, die in den abschüssigen Platz gleichen Namens mündete. Hier standen dürre Bäume um einen dieser Brunnen, wie sie vielfältig in der Stadt zu finden waren, aus grün bemaltem Gusseisen, beschirmt von einer Kuppel, die Nymphen im Reigen über sich hielten. Die Laternen beleuchteten die niedrige Hauswand am Rand des Platzes. Sie war zerschabt, fleckenweise war der Putz abgefallen, das Tor mit schief in den Angeln hängenden Flügeln führte vorbei an einer Holztreppe, einem rostigen Ausguss, in den winkligen, von spärlichen Büschen bewachsenen Hof. Zur Seite der Rue Garou erstreckte sich ein grob zusammengesetzter Bau mit schrägen, zu den oberen Stockwerken führenden Leitern und blinden, teilweise mit Pappe vernagelten Fenstern. Auf den stufenweise ansteigenden Dächern befanden sich zwischen hohen, blechernen Schornsteinen Vorsprünge für Oberlichtscheiben. Mürber, morscher, erloschner konnte nicht sein als dieses schuppenartige Gehäuse, das nach den schwimmenden Wäschereien auf der Seine Bateau Lavoir genannt worden war und einem zwischen den Klippen der Brandmauern gestrandetem Flussdampfer glich. Einmal war hier auf besondere Weise gewaschen worden. Hinter diesen berstenden Holzverschalungen hatte sich, gereinigt von Schlacke, unser Jahrhundert der Malerei, der Poesie entfaltet. Idyllisch konnte der Aufenthalt in den Verschlägen auch damals nicht gewesen sein. Im Sommer war es heiß darin, wie in Backöfen, eisig kalt, zugig im Winter. Die Außenseiter der Kultur hatten sich in diesen Winkel verzogen, weil sich hier billiges Obdach finden ließ. Utrillo, Picasso, Gris, Braque, Herbin, Apollinaire, Laurencin, Brancusi, Severini, Modigliani, Dürin, Reverdy, Salmon, Gertrud Stein und Max Jakob waren in den Stallungen beherbergt oder zu Gast gewesen, dort unter dem zersprungenen Glas auf dem zu höchst gelegenen, zerfledderten Dach, hatten die Demoiselles d'Avignon den dunstigen Schein der Welt erblickt und darunter, im scheunengroßen, von rohen Holzpfosten gestützten Erdgeschoss, war das märchenhafte Fest abgehalten worden zu Ehren des Zöllners Rousseau. Auf einem auf eine Kiste gestellten Stuhl thronte er, umgeben von Laubwerk und Fähnchen, spielend auf einer Kindergeige. Es war, als gelte auch ihn die Feier auf der Place du Tertre, und als gedächte man der Kommunarden dort oben, und unterm Nachhall der lachenden Stimmen meinte ich, in dieser Stadt beheimatet zu sein. Erst im Bibliothekssaal in der Rue Casimir Perier bewegte ich mich wieder auf sickerndem Boden. Die Sowjetunion hatte versichert, dass sie bei einem deutschen Überfall ihre Beistandsverpflichtungen gegenüber der Tschechoslowakei erfüllen würde. Die französischen Reservisten waren einberufen worden. Sonnabend um 3 Uhr nachmittags klebten an den Wänden der Munizipalhäuser die Einstellungsbefehle. Zehntausende von Werktätigen zogen zu den Bahnhöfen, um auf die Militärzüge zu warten. Daladier, begleitet von General Gamelin, stellte sich der Presse und wies auf den schweren Ernst der Situation hin. Der untersetzte Kleinbürger mit dem Stiernacken schlug patriotische Töne an. Er versuchte, sein aufgeschwemmtes Gesicht zu straffen und sich als achtbaren Mann zu zeigen, auf dem Frankreichs Bündnispflichten lasteten. Die Spannung vor der Frage, ob Frankreich der Tschechoslowakei beistehen, ob es zum Krieg kommen würde, benötigte er, um den schon eingeplanten Treubruch später zur großen Erleichterung werden zu lassen. Seiner Sammlung, seiner Würde, seiner Bereitschaft zur historischen Tat sollte man sich entsinnen, wenn die Stunde des staatsmännisch klugen Rückzugs gekommen war. Er stellte sich dar als der Mutige, der das Gewehr, altes Frontmodell, gleichsam schon angehoben und den Feind aufs Korn genommen hatte. So würde man sich seiner erinnern, wenn er nichts anderes mehr abgab als eine Marionette der Feigheit. Von Hoffnung zu jäher Furcht und wieder zum Hoffen wurden die Menschen durch das gewitzte Spiel geführt. In England geschah das Gleiche. Der hagere Alte, mit dem dicken, gestutzten Schnurrbart überm schief grinsenden Mund, mit der goldenen Uhrkette baumelnd an der Weste, und neben ihm der Lord mit dem Windhundgesicht, kündeten die Vorbereitungen zur Mobilisierung an, im Hyde Park, im St. James Park, im Green Park wurden Schützengräben und Unterstände ausgehoben. So hatten die Herrschenden, um einer aufkommenden Unruhe in Frankreich zu begegnen, die männliche Bevölkerung mit dem Bann des Militärdienstes belegt, das Erinnern an nationalen Stolz, herausposaunt von der Presse, verhinderte etwaige Störungsaktionen. Es schwirrte von Argumenten in den Hallen der Cirque des Nations, skandinavische Gewerkschaftsvertreter, Repräsentanten der Spanienhilfe, Politiker, Parteifunktionäre diskutierten in den mit kostbaren Gobelins ausgehängten Sälen. Es hieß, Pieck sei aus Moskau gekommen. Das Zentralkomitee erließ einen Aufruf zum gemeinsamen Kampf gegen den Faschismus. Der metaphysisch aufgebauschte Verteidigungswille der Westmächte fand simultan statt zu den Ausbrüchen hysterischer Diffamierung, mit denen die Tschechoslowakei vom Großdeutschen Reich mürbe gemacht werden sollte, zur Preisgabe des Sudetenlands. Dazu wurden Gerüchte verbreitet, dass England und Frankreich sich jetzt, vereint mit der Sowjetunion, dem Angreifer entgegenstellen würden. Den 25. morgens saß ich wieder in der Parkanlage an unserer Straße auf einer Bank im beschnittenen Buschwerk zu den Glockenschlägen aus Sancta Clotilde. Da gingen die Familien zur Messe im Sonntagsstaat, die Kinder blank gescheuert und gestriegelt, gleich würden von den Kanzeln die Gebete erschallen zum Schutz des Systems, zu dessen Sturz die Revoltierenden sich so oft und vergeblich gesammelt hatten. Ungeheuer türmte die Stadt sich auf. Welche Zwerge waren wir darin? Was für eine Kühnheit war es gewesen, hier in den Straßen Barrikaden zu errichten, um dahinter einen Tag, ein paar Tage lang, den Besitzern der Arsenale standzuhalten. Irgendein Versprengter war ich, der, wie unzählige andere früher und jetzt, in einer Ecke hockte, seine Unterlegenheit verfluchend, auf Rache sinnend für die Vernichtung seiner Nächsten. Doch so ohnmächtig, so in die Büsche gedrückt, wollten sie uns ja sehen, die Blutsauger. So weit hatten ihre hochbesoldeten Schaumschläger es gebracht, dass die Millionenmassen sich still verhielten, sich fügten, während über ihre Köpfe hinweg spekuliert und erpresst wurde. Noch einmal eilte ich den Quai entlang und über die Brücke. Vielleicht war mir nur noch ein Tag gegeben, da ich sehen durfte, was ich zu sehen verlangte. Und wieder, beim Aufsuchen des Verstecks, fragte ich mich, ob dies ein Fliehen sei, ein Aufschieben anderer, wichtiger Entschlüsse, ob nicht mein ganzes früheres Zögern vorm Eintritt in die Partei zurückzuführen gewesen war auf meine Neigung zum Zweifeln, meine Ablehnung des Fertigen, Endgültigen. Und unmittelbar darauf kam die Rechtfertigung, dass ich zuerst mich selbst zu bestätigen hatte, ehe ich es wagen durfte, andere Verantwortungen auf mich zu nehmen. Unendlich waren die Reihungen der Bilder. Überzeugender als im Werk des Delacroix mit der Gestalt der Freiheit auf der Barrikade sah ich das Kräfteverhältnis zwischen den Bewohnern der Straßen und den Herren der Arsenale in einem kleinen Gemälde Meissoniers dargestellt. Nicht breiter als die Spanne einer Hand, ohne dekorative Zutaten und bemerkbare Komposition, nüchtern wie eine Reportage, vermittelte es, was der Maler im Juni 48 gesehen hatte, eine Gasse, deren Fenster und Türen verrammelt, deren Läden herabgelassen waren und wo zwischen den zu Haufen geworfenen Pflastersteinen die blutüberströmten Leichen der Aufständischen lagen. Das Bild trug die Stille nach dem Verderben. Die Mörder zeigten sich nicht, sie hielten sich fern in dieser Stunde des schmählichen Siegs. Da lagen nur ihre ärmlichen Opfer, die Kleider zerfetzt, vorn rücklings einer in roter Hose, an einem Fuß fehlte der Schuh, ein anderer die Hand auf die Wunde in der Brust gepresst, am Saumstein auf dem Bauch liegend ein Junge, neben ihm eine verlorene Mütze, ein Alter, den spitzen roten Bart in die Luft gestreckt, vorn etwas Licht auf den zertrümmerten Steinen, im Hintergrund der leeren Straße mehr und mehr dunkel. Und es war doch nicht dieses anspruchslose Bild, das ich als letzten Eindruck mitnahm bei der Vertreibung aus dem Tempel, sondern der Gedanke an eine Tafel, auch sie fast miniaturhaft, auf der St. Ranier durch die Luft flog, vor der glatten Wand des Gefängnisses, in die er mit dem Wink seiner Hand ein Loch gesprengt hatte, um die Armen, die in den Keller geworfen worden waren, zu befreien. Der Heilige schwebte nicht, er sauste dahin gleich einem Geschoss, seine Beine in einer flammenden Wolke verschwindend. Die Wand, von der er sich abhob, war von kühlem Grau. Aus dem Loch am Saum zum glatten Boden waren schon einige der Gefangenen entkommen, die nach links auf den Platz und weiter hinten nach rechts in eine Gasse flohen, während ein anderer in gegurtetem Hemd sich eben aus dem Verlies hochstemmte. Eine winzige dunkle Tür befand sich vorn oberhalb einiger Stufen an der Schmalseite des Gebäudes. Am Einlass war die Dicke des Gemäuers zu erkennen. Das kahle kubische Bauwerk nahm zwei Drittel des Bildraums ein. Dreigeteilt war die Grauskala, vom lichten Grau der schattenlosen, ebenmäßigen Bodenfläche zum gedämpften Grau der Front mit dem Treppenvorsprung. Das Haus im Hintergrund, an der Ecke zur Gasse, halb Burg, halb Markthalle, wies oben Schießscharten auf und trug unter einer Reihe gewölbter, verschlossener Fenster schräge Dächer, welche die Verkaufsstände, deren Luken zugeschlagen waren, beschirmten. Das Stück des Himmels links oben und der Glorienschein des Ranier waren aus Blattgold. Von fern her hatte ich das Läuten der Handglocken gehört. Jetzt näherte sich das Geklingel, vermengt mit Rufen, Stimmengewirr und dem Schaben von Schritten. Die Wärter, ihre Glocken schwingend, erschienen, einen Schwarm von Besuchern vor sich herschiebend. Zögernde rührten sie an. Hier rüttelten sie an einer Schulter, dort zerrten sie an einem Arm. Nach Jahren des trägen, verbitterten Wartens konnten sie sich darauf besinnen, dass sie Bevollmächtigte waren. Eine bedeutende Aufgabe hatten sie an diesem Tag auszuführen, die Räumung des Louvre zur Evakuierung der Bilder. Durch das Trecento, das Quattrocento gelten die Glöckchen, die immer ingrimmiger werdenden Befehlsrufe, die Pfiffe, das Zungenschnalzen, das Zusammenklatschen der Hände, vorbei an Martini, an Fra Angelico, einer der Wächter, mit olivfarbenem Gesicht, war mahnend neben mir stehen geblieben. Ein anderer war bei Martorelli angelangt, beim Triptychon des heiligen Georg, der nackt bis auf einen Lendenschurz am Pfahl kniete, die Hände vorn zusammengebunden und mit halboffenem Mund etwas töricht vor sich hinstarrte, dieweil vier würdige bärtige Männer andächtigen Ausdrucks mit Knotenstricken und Ruten auf ihn einschlugen und rechts und links zu sehen war, wie er zur Richtstätte geschleift und ihm der Kopf abgehauen wurde. Das kleine Bild, von dem die Beamten mich wegstießen, nahm plötzlich mehr Raum in mir ein als Géricaults Gemälde. Es enthielt wenig von Auseinandersetzungen mit einer ganzen Epoche, wollte nicht alle Fragwürdigkeiten und Komplexe, die mit dem schöpferischen Prozess zusammenhingen, aufrollen. Es war nur da, völlig für sich bestehend, als ein Zeichen, einmal geprägt von Sassetta, der von 1392 bis 1450 in Siena lebte. Ich konnte noch nicht definieren, was das Bild in mir angerührt hatte, aber es hatte zu tun mit der Einfachheit des Ausdrucks, der Frische und Direktheit der Vision, der Verbindung aus Gegenständlichkeit und Abstraktheit, mit der Deutlichkeit und Klarheit der Farben und Formen. Rückwärts gewandt, den Blick auf den waagrecht Fliegenden gerichtet, entfernte ich mich, Entspanntheit, Leichtigkeit empfindend. Schon wurden Leitern herbeigetragen, der Abbau begann. Wir wurden hinausgeworfen in die Mobilisierung, in die Erwartung des Kriegs. »Hängt ihn, hängt ihn«, tobte es am Montag, in bekannter Weise aus den Lautsprechern, als der Bandenführer gegen Benesch hetzte. »Unsere Geduld ist zu Ende«, brüllte er. »Nun muss das Sudetenland zurückgegeben werden ans Reich. Und dann, mit Brustton, er sei selbst Frontsoldat gewesen, wisse, wie furchtbar der Krieg sei. Wünsche, er könne ihn dem deutschen Volk ersparen.« Darauf der englische König: »Seid guten Muts, habt Vertrauen in eure Regierung, die mit Gottes Hilfe eine gerechte und friedliche Lösung finden wird.« Das große Blaffen wurde auf die Spitze getrieben. Die Westmächte erklärten sich bereit, der Tschechoslowakei zu Hilfe zu kommen. Die britische Flotte mobilisierte, auch Berlin kündete die Mobilisierung für Mittwoch an, und im Schatten der Täuschungsmanöver verkauften die Londoner Großunternehmer ihre tschechischen Aktienposten, mit Gewinn noch, an die zur Übernahme der Industrien paratstehenden Firmen in Deutschland. Am Mittwoch war von einem Zusammengehen Englands und Frankreichs mit der Sowjetunion und von der Durchführung allgemeiner Mobilisierung nicht mehr die Rede. Vielmehr wurde das sogenannte Vier-Mächte-Treffen bekannt gegeben, der intime Herrenabend, der in München Donnerstag, den 29. September, stattfinden sollte. Unter all dem bedrohlichen Geschrei, den vaterländischen Gelöbnissen, waren die Geschäfte abgeschlossen worden. Es würde der Tschechoslowakei nichts anderes übrig bleiben, als die verlangten Gebiete abzutreten. Es zeigte sich, dass eine seit 2 Jahrzehnten betriebene Politik nun ihre Erfüllung vor sich sah. Für England und Frankreich und alle ihnen unterm Schein der Neutralität nahestehenden Länder besaß der Wunsch nach einer Isolation und Abwürgung der Sowjetunion größeres Gewicht als die Furcht vorm Faschismus. Wenn die Regierenden des westlichen Europa von Frieden sprachen und sich dabei die Hände wuschen, so bedeutete dieser Friede für sie eine Lahmlegung des Sozialismus, und als Chamberlain und Daladier vorm Abflug verlauten ließen, dass kein Preis zu teuer sei, um den Frieden zu retten, so rechneten sie damit, dass der Konflikt sich begrenzen ließe auf einen Zusammenstoß zwischen Deutschland und seinem einzigen Gegner, was ihnen, den Abwartenden, zum Vorteil, zum späteren Triumph gereichen könnte. Der Sowjetstaat allein wäre nicht imstande, der Tschechoslowakei zu Hilfe zu kommen. Er musste sich vorbereiten auf seine eigene Verteidigung. Alle Beistandspakte verfielen. Zum ungeheuren Aufgang der Börsenkurse trafen die englischen und französischen Heuchler mit dem obersten Schächer und seinem italienischen Kompagnon zusammen, und in der Nacht um 00:30 stellten sie sich hinter der ausgebreiteten, von Buntstiftkreisen durchzogenen Karte der Tschechoslowakei zum Schnappschuss der Geschichte in einer Reihe auf, um uns am nächsten Morgen mit ihren verkniffenen, bösen, geizigen Gesichtern aus der Titelseite jeder Zeitung entgegenzustarren. Nicht nur die Tschechoslowakei war von ihnen verschoben worden. Ganz Europa hatten sie in den Ausverkauf gerissen. Dies aber rief einen Jubel hervor, eine Verzückung, weinend, in entgeistertem Taumel umarmten die Menschen einander. »Heil Chamberlain«, riefen sie drüben in Deutschland, und »Everything is all right«, sagte der Alte mit dem Zylinder bei der Ankunft in Croydon. »Friede für unsere Epoche«, gelobte er, einziehend in London. Und nun strömten auch in Paris die Mengen hinaus auf die Straßen, zum Flugplatz Le Bourget, zur Rue Lafayette, zum Boulevard Haussmann, um ihren Wundertäter zu empfangen und mit Blumen zu überschütten, um den Sieg der herrschenden Klassen zu feiern. Wieder einmal hatte das Kapital seinen ständig gärenden Bankrott in aggressive Machtentfaltung umgewandelt. Gnädig winkten die Sachwalter der Konzerne aus ihren schwarzen Limousinen, umzuckt von den Stichflammen der Sonnenreflexe, den Verführten und Übertölpelten zu, die an den Straßenkreuzungen die Polizeiketten durchbrechen wollten. Sie alle wünschten den Frieden. Sie wünschten, in Ruhe zu leben, und sie wagten nicht, nach der Art dieses Friedens zu fragen. Sie bestaunten nur, was ihnen geschenkt worden war und was sie selber nicht zustande gebracht hatten. Gewerbetreibende, Angestellte, Kleinbürger waren es, die sich dort drängten. Aus den Läden, den Büros, den Ämtern waren sie geeilt, auch aus Werkstätten hier und da. Ein paar Maurer verweilten als Zuschauer am Baugerüst, Arbeiter waren sonst kaum zu sehen. Sie waren draußen in den Fabriken, wir fuhren mit der Metro zum Norden, in die Vorstädte, dort herrschte beklommenes Schweigen, dorthin war der Rausch der Erleichterung nicht gedrungen. Eine dumpfe, noch zurückgehaltene Wut war zu verspüren, aber auch Ermattung, Fassungslosigkeit, Resignation. Sie, die hier wohnten, wussten, dass dies nicht der Friede war, nach dem sie strebten und der ihrem Wesen entsprach. Sie wussten, dass dieser Friede nur ein Aufschieben des Kriegs war, ein Zeitgewinn für Rüstung, für noch größere Plünderung. Ohne sie war kein Krieg zu führen, aber sie waren noch nicht so weit, den bestialischen Zwang, der auf ihnen lag, abzuschütteln. Sie, die den Krieg hassten, waren gezwungen zu arbeiten für den Krieg. Um sich am Leben zu erhalten, mussten sie das Material erzeugen, das ihnen nur Verstümmelung und Tod bringen konnte. Der Ruf nach Zusammenschluss, Unnachgiebigkeit, war verhallt. Der Aasgestank der Bereicherungssucht stieg auf. Die Blumen, die den Schindern zugeworfen worden waren, wurden aufs Grab des unbekannten Soldaten gelegt, zu einem Berg, der schon die kommenden Millionen von Opfern pries. Dieses System, das aufrechterhalten wurde von den Profiteuren und das den Völkern Demütigung, Knechtung brachte, dieses System ein für allemal zu zerschlagen, das war die Aufgabe, die immer noch bevorstand, die alle Kräfte von uns forderte und die uns in dieser Stunde der Niederlage und Erschöpfung dazu antrieb, weiter nach der einzigen Waffe zu suchen, mit der dem Feind beizukommen war, der Waffe der Einheit. Dann flatterte das Rot auf in den Straßen. Wir ordneten uns ein in die Züge. 1000 waren wir, 5000, 8000. Kein Feuer machte sich her über die Stadt. Ein Brandherd nur war entstanden. Dieser Marsch war ein Beginn. Überlebende waren wir von den früheren Manifestationen. Durch schmale Schneisen drangen wir vor. Zu unseren Seiten standen die schwer bewaffneten Wachmannschaften. Unsere Schritte weckten die Erinnerung an die Züge, die seit 2 Jahrzehnten geströmt waren durch die Städte. Einmal hatten die Schritte die Macht einer Klasse getragen. Alle anderen Geräusche waren erstorben unter den Chören. Jetzt klangen die Stimmen hohl in der Festung der Stadt. Sie waren zu zählen. Aus den Seitenstraßen kamen schneidend die Schreie der Feuerkreuzler. Den Nationalisten ließen die Polizeitruppen freien Lauf. Waren wir auch noch wenige, so wussten wir doch, dass wir eingingen in große Heere. Abgesperrt von uns lagen die vielen, gebunden, betäubt, neue Kräfte sammelnd. Viele auch befanden sich im Kampf, fernab in China, im südöstlichen Asien. Selbst Hunderte von uns hätten genügt, um zu zeigen, dass wir nicht aufgeben würden. Dicht aneinander ging die Schar derer, die aus Spanien zurückgekehrt waren. Hier und da flog ihrer zerrissenen Fahne ein Ruf der Zusammengehörigkeit zu. Wir spürten den Zwiespalt, in dem wir uns an den spanischen Vorstoß gemahnend im Rückzug befanden. Jeder Auftakt, jeder Abschluss der Massenproteste war gegenwärtig in der Bewegung der Reihen. Von Kind auf kannten wir diese von Straße zu Straße weitergegebene Parole zur Sammlung, diese Festigkeit, die entstand beim gemeinsamen Gehen, diese Gewalt, die sich in unsere Forderungen legte, und die Auflösung auch, die kommen musste, die Trennung, die jeden verpflichtete, seine Ausdauer zu behalten. Ein paar Stunden lang setzten wir uns hinweg über das Verbot der Meinungsäußerung, der Agitation. Gedeckt vom Internationalismus, vereinzelt, anonym, gehörten wir zu ihnen, die aufriefen zur Verteidigung gegen die Schwindler und Schieber. Noch ließ sich der Friede zu den Bedingungen der Arbeitenden nicht erzwingen. Wir waren weit zurückgeworfen worden. Während des letzten großen Kriegs hatte der Gedanke an diesen Frieden die Feindlichkeit ringsum durchstoßen. Unsere Väter hatten dafür gekämpft. In einem Land hatte der Gedanke gesiegt. Für uns war dieses eine Land die Gewähr dafür, dass der Gedanke auch hier nicht erstickt werden konnte. In Clignancourt gingen wir auseinander. Panzerwagen standen im Hof der Kaserne am Boulevard. Nur gegen uns, immer gegen uns, würden die Rohre der Geschütze sich richten. Die Gesichter unserer Gefährten waren grau und ermüdet. Schon glichen sie sich den ärmlichen, verschmutzten Fassaden des Stadtteils an. Eben noch, als wir dahin zogen, hatte eine Helligkeit auf ihnen gelegen. Auch die Helligkeit gehörte zu dieser Stadt und war wieder zu gewinnen. Eine Zuversicht überwog die Beklommenheit, die aufgekommen war, als sich die kleinen Gruppen in den Straßen verliefen. Bilder der Stadt, wie ich sie während der letzten Tage erhalten hatte, machten sich geltend. Ich glaubte, dass ich hier eine Bleibe finden könnte. »Schlag dir Paris aus dem Sinn«, sagte Katz. »Du bist in das Stadium geraten, in dem die Stadt uns die Möglichkeit eines unversehrten Lebens vortäuscht. Sie schmeichelt uns mit ihrem berühmten Licht, sie lockt uns mit ihrer luftigen Weite, nur um uns von Neuem abzuweisen. Unmittelbar nah ist sie und doch nie zu erreichen.« Eine Arbeit aber war mir angeboten worden in La Brivière, dem von Aschberg eingerichteten Heim für verwaiste spanische Kinder, im Wald von Compiègne. »Für uns«, sagte Katz, »an der Porte des Poissonniers, im Lärm, der aus dem Güterbahnhof drang, sind andere Heime geplant. Die werden uns im Fall eines Kriegs und vielleicht schon in diesem verrotteten Frieden aufnehmen, wenn man es nicht vorzieht, uns deutscher Fürsorge auszuliefern.« »Wohin aber sollte ich mich begeben?«, fragte ich. »Sollte ich versuchen, nach Oslo zu gelangen, wie Hodan, oder zurückzukehren nach Prag?« Die Reise in die Tschechoslowakei, die auch das Land seiner Zuständigkeit war, könnte verhängnisvoll werden, sagte Katz. Deutschland würde sich mit dem Fraß der Sudetengebiete nicht begnügen, sondern in Kürze mit Billigung des Westens den ganzen Staat schlucken. Er riet mir, alle List und Verschlagenheit aufzubieten, um nach Schweden zu kommen. Die Einreise einer Gruppe tschechoslowakischer Metallarbeiter war durch Vermittlung der schwedischen Gewerkschaft geplant. Er wollte mit Aschberg und Branting sprechen und sie bitten, mir zum Anschluss zu verhelfen. Bei der Einladung aber waren wieder die Zerwürfnisse in der Arbeiterbewegung aktualisiert worden. Sie sollte nur für Sozialdemokraten gelten, und dass ich in Spanien gewesen war, würde meine Annahme zusätzlich erschweren. »Es kommt dir zugute«, sagte er, »dass du keiner Partei angehörst. Dein Vater ist Sozialdemokrat. Auch deinen Eltern, die unmittelbar gefährdet sind, sollte die Übersiedlung nach Schweden ermöglicht werden. Du bist parteiloser Antifaschist. Alles andere, was dein Leben betrifft, hast du jetzt zu verschweigen«, sagte er, als wir die Rue des Poissonniers hinuntergingen.